каждое утро, когда мы просыпаемся, wisst ihr, wenn wir jeden Morgen aufwachen, у нас есть минимум два выбора. Haben wir mindestens zwei Entscheidungen oder Wahlen? Выбор хорошего настроения или плохого. Also wir können wählen entweder gute oder schlechte Stimmung. Выбор наслаждаться сегодня жизнью или ненавидеть ее. Also wir können wählen den Tag zu genießen oder es zu hassen. Да? Oder? Да? Oder? Все в твоих руках. Alles liegt in deinen Händen. И вот сейчас уже скоро конец года. Und jetzt ist bald das Jahr zu Ende. И мудрые люди, они подводят итоги в конце года. Und die weisen Menschen, sie machen Fazit über das Jahr. Достиг ли я своих целей? Ob ich meine Ziele erreicht habe? Почему у меня что-то не получилось? Wieso hat bei mir etwas nicht geklappt? Здесь вообще есть люди, которые хотят жить качественно и интересно. Überhaupt gibt es hier Menschen, есть? Die interessant und qualitativ gut leben wollen? Классно. Das ist schön. Вообще, я как-то услышала, что наличие радости. Ich habe irgendwo gehört, dass wenn man Freude in sich hat. Наличие радости в твоей жизни является показателем того, что ты живешь правильно. Also wenn du dich freuen kannst, dann ist das ein Zeichen, dass du richtig lebst. Знаешь, вот когда Бог сотворил человека. Weißt du, als Gott Menschen geschaffen hat. Он его не проклял. Hat er nicht verdammt. Он не сказал, что вот мучайся там, паши, страдай. Er hat nicht gesagt, du sollst dich quälen, du sollst nur noch von früh bis abends arbeiten, du sollst leiden. Бог создал человека, что он сделал? Als Gott den Menschen geschaffen hat, was hat er gemacht? Благословил. Er hat es gesegnet. Будь счастлив. Er hat gesagt, sei glücklich. Будь счастлив. Sei glücklich. Или вы думаете, что Бог говорит, терпи. Und wir denken manchmal, Gott sagt, halte aus. Христос терпел и нам велел. Also да? Christus hat ausgehalten und hat es uns auch geboten. Да нет. Nein. Бог хочет, чтобы ты был счастлив. Gott möchte, dass du glücklich bist. И Господь говорит, я все сделал для этого. Und der Herr sagte, ich habe alles dafür getan. Тебе надо только поверить в это. Du musst einfach nur daran glauben. Okay. Okay. Мне так много хочется вам сказать, но ich würde so gerne euch noch mehr sagen. Okay. Aber die Zeit Мы fehlt. Хотим быть счастливыми. Also wir wollen alle gemeinsam Мы glücklich хотим, sein. Чтобы наша жизнь была интересна. Also wir wollen, dass unser Leben interessant ist. Я назвала свою тему «Все в твоих руках». Und ich habe mein Thema genannt «Alles liegt in deiner Hand» oder «Es ist alles in deiner Hand». Руках. Es ist alles in deiner Hand. И ничего нет невозможного. Und es gibt nichts Unmögliches. И вот все хотят жить качественно, комфортно. Also alle wollen qualitativ gut leben und auch komfortabel. Ну, чтобы как-то, знаете, оставить след в этой жизни. Dass man wenigstens mal etwas, wenn man geht, hinter sich lässt. Не наследить, да? Also nicht nur einfach was Schlechtes hinter sich zu lassen, sondern ein ja was Gutes in, кто-то едет в Эфиопию к больным детям, например. Куда? Эфиопию. Also jemand fährt vielleicht nach Äthiopien zu den Kindern. Кто-то занимается благотворительностью. Also jemand macht wohltätige Sachen. Вот все нам хочется сделать добро и получать от этого радость, правда? Also alle wollen was Gutes tun und davon auch Freude empfangen, nicht wahr? Знаете, сейчас в интернете появилось много коучей. Also im Internet sind jetzt so viele Coaches aufgetaucht. Они дают хорошие советы людям. Sie geben gute Ratschläge den Menschen. Как жить качественно? Wie kann man gut qualitativ leben? Как правильно расходовать свои ресурсы? Wie soll man seine Mittel und seine Ressourcen aufbrauchen richtig? Как мотивировать себя на положительные эмоции? Wie kann man sich motivieren, um positive Emotionen zu haben? Вот это все, конечно, супер, и все здорово работает. Das ist natürlich alles super und es funktioniert auch toll. Но есть одно но. Aber es gibt ein aber. Но. Es gibt ein aber. В основном все эти советы. Meistens alle diese Ratschläge. Они направлены на наши внутренние ресурсы. Sie sind alle auf unsere innerlichen Ressourcen gerichtet. На твои внутренние ресурсы. Also an deine inneren Ressourcen. А что делать, когда эти ресурсы заканчиваются? Aber was soll man denn tun, wenn diese Ressourcen ausgehen? Где черпать новые ресурсы? Wo schöpft man dann die neuen Ressourcen aus? Когда Иисус жил на земле, als Jesus auf der Erde lebte, он много служил. Er hat sehr viel gedient. Он, конечно, сильно уставал. Natürlich wurde er auch müde. И вы знаете, когда его ресурсы заканчивались, und wisst ihr, wo seine Ressourcen dann zu Ende waren, что он делал? Was hat er gemacht? Он уединялся с отцом. Er hat sich, er ist weggegangen und ist zusammen mit Gott gewesen. Он общался с ним. Also er hat sich mit ihm unterhalten und hat von ihm diese Kraft bekommen. Und das Erste, was ich sagen möchte, die Quelle deiner Kraft, wo deine Ressourcen ausgehen, sie befinden sich in Verbindung mit Vater, in Beziehung zu Vater. Also wenn du ein echter Christ bist, тогда вся твоя жизнь должна быть связана со Христом. Dann soll dein ganzes Leben verbunden sein mit Jesus. Давайте прочитаем Исаия 40:31. Lass uns aus Jesaja 40:31 lesen. Вы знаете, я вам сегодня ничего нового не скажу вообще. Ich werde euch heute nichts Neues sagen. Вы все уже знаете. Ihr wisst bereits schon alles. Вы уже сами можете быть этими коучами. Ihr könnt selber schon diese Coaches sein. Вы уже столько проповедей хороших услышали. Ihr habt bereits so viele Predigten gehört. Ну давайте прочитаем из Библии. Aber lass uns aus der Bibel lesen. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Надейся на Господа. Vertrau auf den Herrn. Он не оставит тебя. Er wird dich niemals im Stich lassen. Поднимай свои крылья веры. Also, fahre deine Flügel aus. Черпай свою силу Господа. Und schöpfe deine Kraft vom Herrn. Amen. Это апостол Павел, знаете такого, да? Kennt ihr den Apostel Paulus? Апостол Павел говорит. Апостол Павел sagt. Стремлюсь к высшей цели. Also er sagt, ich strecke mich nach dem Ziel. К почести высшего звания. Also ich jage auf das Ziel und zum Kampfpreis der himmlischen Berufung. Зачем тебе апостол? Тебе так все уже знают. Also зачем тебе это, апостол? Тебя и так уже все знают. Also, wozu brauchst du diesen Apostel? Dich kennt doch schon jeder. Но он говорит, что я не почитаю себя великим. Aber er sagt, ich halte mich nicht für groß. Моя цель это Христос. Also, mein Ziel ist Jesus Christus. Его цель была познать Христа и стать похожим на него. Und sein Ziel war, Jesus zu erkennen und ihm ähnlich zu werden. И он отдал ему все силы. Und er hat all seine Kraft dahin gegeben. И поэтому он смог так много совершить, о чем мы сегодня читаем во многих книгах Библии. Deswegen hat er so viel schaffen können, wo wir sehen aus so vielen Büchern in der Bibel. Пусть это тоже тебя так вдохновит, да? Und er soll dich aufbauen. Если ты хочешь жить по Божьему плану, also wenn du nach Gottes Plan leben möchtest, лучшему плану, nach dem besten Plan, лучшему плану, nach dem besseren Plan, тогда ничто не должно тебя отвлекать от твоей цели. Dann soll dich nichts von deinem Ziel ablenken. А твоя цель кто? Und dein Ziel ist was? Иисус Христос. Ist Jesus Christus. Аминь. Amen. Конечно, у людей есть свои какие-то цели, планы. Natürlich haben die Menschen selber ihre Pläne, ihre eigenen Ziele. Они рисуют себе какую-то свою жизнь, да? Also sie malen sich irgendwie ihr Leben aus. Но. Aber. Господь имеет лучшую судьбу для тебя. Aber der Herr hat ein besseres Schicksal für dich. И я хочу тебе сказать, что ты. Und ich möchte sagen, dass du. Ты. Du. Скажи я. Sag mit mir ich. Ты не просто один какой-то из толпы. Du bist nicht irgendeiner aus der Menge. Не просто один какой-то из массы. Bist nicht irgendeiner aus der Masse. Ты. Du. Скажи я. Sag mit mir ich. Последователь Христа. Ich bin der Nachfolger von Jesus Christus. В тебе его Святой Дух. Also in dir ist sein Heiliger Geist. Ты Божье дитя. Du bist Gott sein Kind. И Библия говорит, ты свет и соль этому миру. Und die Bibel sagt, du bist das Licht und das Salz dieser Erde. Все, что имеет твой папочка на небесах, оно твое. Alles, was der Papa im Himmel hat, gehört dir. И он стоит сзади, за твоей спиной и помогает тебе совершать то, что ты хочешь. Und er steht hinter deinem Rücken und hilft dir, alles zu verwirklichen, was du möchtest. Das bedeutet, dass du andere Möglichkeiten hast als die gewöhnlichen Menschen. Wie der Henry gesagt hat, dass dein Papa als Gott im Himmel arbeitet. Aber er ist allmächtig. Er ist allmächtig. Lass ihm eine große Ehre geben. Спасибо, отец. Danke, Vater. А ты? Und du? Его представитель на этой земле. Du bist ein Vertreter auf hier auf der Erde. Ты имеешь другое призвание, чем обычный человек. Du hast eine andere Berufung als gewöhnlicher Mann, der Mensch. Я хочу, чтобы ты просто сейчас осознал, кто ты во Христе. Ich möchte einfach, dass du erkennst, wer du tatsächlich in Jesus Christus Знаете, bist. Знаете, я уже видела множество несчастных христиан. Weißt du, ich habe schon eine Menge von unglücklichen Christen gesehen. Но так не должно быть. Aber so soll es nicht sein. Когда ты поймешь, кто ты во Христе. Also wenn du begreifst, wenn du, wer du in Jesus Christus bist. Кто твой папочка? Wer dein Papa ist, твоя жизнь намного станет качественнее и интереснее. Wird dein Leben mehr interessanter und mehr qualitativer когда werden. Ты поверишь в свое призвание, wenn du an deine Berufung glauben wirst, когда ты сможешь принять Божью волю в свою жизнь, dann wirst du Gottes Willen in dein Leben annehmen können. И тебе не покажется это сложно. Und es wird für dich nicht schwer fallen. Ты с легкостью примешь это. Du wirst es mit Leichtigkeit annehmen. И твоя жизнь она наполнится такой радостью. Und dein Leben wird mit so einer Freude erfüllt. Несмотря на проблемы, also, trotz dieser Probleme, на какие-то обстоятельства, oder Umstände, знаешь, ты просто будешь жить в другой плоскости. Weißt du, du wirst in eine andere Dimension leben. Mm-hmm. Я хочу вам сказать историю. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. В начале 19 века в одном маленьком городке жил один мальчик. Also Anfang des 19. Jahrhunderts wohnte ein kleiner Junge im Dorf. Он никогда не видел цирк. Er hat noch nie einen Zirkus gesehen. И у него была мечта, он так хотел увидеть цирк. Und er hat diesen Traum gehabt, er wollte unbedingt den Zirkus. И вот однажды он прочитал в газете, что к ним в город приезжает самый настоящий цирк. Und so hat mal in der Zeitung gelesen, dass bald in ihre Stadt ein echter Zirkus kommt. Он бежит, говорит, папа, папа, цирк приезжает. Und er rennt zu seinem Papa und sagt, Papa, Papa, es kommt Zirkus in unsere Stadt. Их семья была не богатой. Aber die Familie war nicht reich. Но папа понял, что это важно для сына. Aber Papa hat begriffen, dass es sehr wichtig ist für den Sohn. На тебе доллар. Also da, nimm den Dollar. Держи, посмотри цирк. Also halte das fest und schau dir diesen Zirkus an. И мальчик взял этот доллар, это была самая большая сумма, которую он держал в руках. Und der Junge hat diesen Dollar genommen, das war die größte Summe, was je in seine Hand gehalten hat. Вот этот день настал. Und so kam dieser Tag. Он бежит на площадь, чтобы увидеть цирк. Also rennt auf diesen Platz, um Zirkus zu sehen. И множество, он видит множество людей, стоят вдоль дороги. Und dann sieht eine Menge von Menschen, die entlang der Straße stehen. Он видит повозки с животными. Er sieht auch Tiere mit Kutschen. Акробатов, жонглеров. Акробаты, жонглеры. Так много красок, шарики, ленточки там. So viele Farben, so viel Buntes dort. Все причиндалы. Also alles so, was dazu zum Zirkus gehört. В самом конце процессии шел самый настоящий клоун. Und am Schluss von der ganzen Prozession lief ein echter Clown. Он с такими огромными ботинками. Weißt du, mit solchen großen Schuhen. В таких смешных штанах. Mit solchen lustigen Hosen. Разукрашенный такой весь. Total angemalt. И люди кричали, вот там что-то смеялись. Und die Menschen schrien dort etwas, die haben dort gelacht. И мальчик думал, вау, цирк! Und der Junge hat sich gedacht, wow, das ist Zirkus. Он так был восхищен всем этим. Er war so begeistert von all dem. Он достает свой доллар. Also er holt seinen Dollar raus. Подбегает к этому клоуну. Dann läuft er zu diesem Clown. С гордостью вручает ему деньги. Mit Stolz übergibt ihm das Geld. Разворачивается, бежит домой. Und dreht und läuft nach Hause. Что произошло? Was ist passiert? Мальчик думал, что это цирк. Der Junge hat sich gedacht, das ist Zirkus. Хотя он всего лишь побывал на параде. Wobei nur auf diese Vorstellung war, also Vorvorstellung. И вот хочу вас спросить. Und so möchte ich euch fragen. Вы уже испытали все, что Бог приготовил для вас? Habt ihr schon alles erlebt, was Gott für euch vorbereitet hat? Ты еще так мало видел. Du hast noch so wenig gesehen. Знаешь, жизнь христианина. Weißt du, das Leben eines Christen? Это захватывающее приключение. Das ist unglaubliches Abenteuer. А многие христиане удовлетворяются какой-то посредственной жизнью. Und manche Christen, die geben sich damit zufrieden mit irgendwelchen einfach, also leichten oder oberflächlichen Dingen. Они довольны каким-то второсортным удовольствием. Und sie geben sich damit zufrieden mit irgendwelche zweitklassigen Zufriedenheit, Zufriedenheit. Но Иисус обещал жизнь с избытком. Aber Jesus hat ein Leben versprochen und Leben im Überfluss. Так почему же мы этого часто не имеем? Wieso haben wir das oftmals nicht? Вы знаете, причина в том, что мы не имеем эту жизнь с избытком. Wisst ihr, der Grund liegt darin, dass wir dieses Leben nicht erleben im Überfluss. Она не в нем. Sie liegt nicht in ihm. Она в нас. Sie ist in uns. Она в нас. Das liegt an uns. Все в наших руках. Alles ist in unserer Hand. Если ты хочешь жить полной жизнью, wenn du ein vollständiges, vollkommenes Leben möchtest, то ставь себе leben möchtest, высокие цели. Dann solltest du die hohe Ziele setzen. Не живи вот это вот, вот в этих мелких вот целях, я не знаю. Also lebe nicht in diesen kleinen, kleinmütigen Zielen. Ставь себе высокие, sondern stelle dir hohe Ziele, которые тебе кажется, что ты их не достигнешь, но ты ставь их. Wo es dir so vorkommt, als ob du sie nicht schaffen würdest, dass du sie nicht erreichen kannst. А когда ты это достигнешь, ты будешь удивляться: "Вау, это я!" Aber wenn du sie dann erreichen wirst, dann wirst du dir sagen: "Wow, das war ich." Не ограничивайся легко достижимым. Also begrenze dich nicht. Стань таким, каким создал тебя Бог. Sondern werde zu dem, wie Gott dich geschaffen hat. У тебя есть таланты, развивай себя. Du hast Talente, also entwickel dich weiter. Развивай себя. Also entwickel dich weiter. Отдай ему свою жизнь. Gebe ihm dein Leben ab. Позволь Духу Святому работать в тебе и через тебя. Und erlaube dem Heiligen Geist in dir zu arbeiten und durch dich zu arbeiten. Поверь мне, ты еще далеко не все видел в своей жизни. Glaube mir, dass du schon noch bei weitem nicht alles in deinem Leben gesehen hast. Это величайшее счастье. Und das ist das größte Glück, прожить жизнь в своем призвании. Das Leben in seiner Berufung zu leben. Когда ты раскрываешь свои таланты. Wenn du deine Talente eröffnest. Когда ты получаешь радость от того, что ты делаешь. Dann bekommst du Freude von dem, was du tust. Кто-то понимает, о чем я говорю? Versteht jemand, wovon ich überhaupt spreche? Поэтому ставьте себе цели. Deswegen stellt euch Ziele. И, например, первая цель могла быть следующей. Also zum Beispiel das erste Ziel könnte folgendes sein. Сделай свои отношения с Иисусом глубже. Also mach deine Beziehung zu Jesus noch tiefer. Узнай, что ему нравится, поступай так. Finde heraus, was ihm gefällt und handle so. Ну, ты можешь, например, узнать свое призвание, да, для начала. Also als allererstes kannst du erst einmal deine Berufung erfahren. Also erkennen. Потом ты помолишься, и Господь тебе покажет, как ты можешь его исполнить. Dann wirst du beten und der Herr zeigt dir den Weg, wie du es auch erfüllen kannst. Вы знаете, мало знать свое призвание. Wisst ihr, es reicht nicht aus, die Berufung zu kennen. Мало знать, какие у тебя таланты, сильные стороны. Also es reicht nicht aus, wenn du deine Talente und deine starken Seiten kennst. Тебе нужно это исполнить. Das musst du auch erfüllen. И я хотела обратить наше внимание на историю с Иосифом. Und ich möchte euch eure Aufmerksamkeit auf die Geschichte mit Josef lenken. Как Божье призвание исполнилось в его жизни. Also wie Gott seine Berufung in seinem Leben zustande kam. Бог с юности дал Иосифу призвание власти. Also Gott hat dem Josef von Anfang an die Berufung der Macht gegeben. Быть человеком власти. Also ein Mann des Einflusses zu sein. Характер у него был не сахар. Sein Charakter war nicht unbedingt leicht. Но Бог давал ему сны. Aber Gott gab ihm Träume. Но его братья. Aber seine Brüder. Не взлюбили его за это, продали его в рабство, вы все это знаете. Haben nicht dafür gemocht und haben natürlich verkauft. Иосиф прошел Божью школу. Und Josef hat Gott seine Schule durchgemacht. Сначала он надеялся на свою плоть. Also zuerst hat auf sein Fleisch vertraut. Но когда Бог начал обрезать его сердце, aber als Gott angefangen hat sein Herz zu beschneiden, он стал все больше и больше надеяться на Бога. Hat mehr und mehr angefangen auf Gott sich zu vertrauen. И вот уже в доме Потифара он делает правильные выводы и настроил правильно свое сердце. Und schon in dem Haus von Potiphar hat angefangen, sein Herz richtig auszurichten und sein Leben richtig auszurichten. Знаете, это так важно делать правильные выводы, чтобы не повторять ошибок. Wisst ihr, es ist so wichtig, nachzuschauen, was los war, um dann diese Fehler nicht mehr zu wiederholen. Вот жена Потифара. Also zum Beispiel die Frau von она хотела разрушить призвание Иосифа. Also sie wollte Berufung von Josef zerstören. Она хотела соблазнить его. Sie wollte ihn verführen. Вы знаете, дьявол, он знает наши слабости. Wisst ihr, der Teufel kennt unsere Schwächen. Он всегда будет искать возможности, чтобы поймать тебя на крючок и разрушить твое призвание. Also er wird immer nach Möglichkeiten suchen, wo er dich an den Haken fangen kann, um deine Berufung zu zerstören. Чтобы лишить тебя награды. Um dich der Belohnung zu berauben. Лишить тебя радости. Um dich der Freude zu berauben. Поэтому, если ты не будешь сфокусирован на своей цели, deswegen, wenn du dich nicht auf dein Ziel fokussierst, то ты потеряешь ее. Dann wirst du sie verlieren. И вместе с ней свое призвание. Und auch damit auch deine Berufung. Ты знаешь свое призвание? Kennst du deine Berufung? Ты знаешь свое призвание? Kennst du deine Berufung? Пусть сейчас в твоей голове нарисуется цель. Also in deinem Kopf soll jetzt dieses Ziel erscheinen. Okay. И Иосиф тогда перестал надеяться на себя, когда он понял, что Бог великий. Der Josef hat dann erst aufgehört, auf sich selbst zu vertrauen, als er begriffen hat, dass Gott groß ist. Когда он научился доверять свою жизнь, свою и жизнь и смерть и все доверять Богу. Wo er dann gelernt hat, sein Leben, sein Tod, also alles, was zu ihm gehörte, Gott anzuvertrauen. И таким образом Бог высвободил его как драгоценный сосуд. Und auf diese Weise hat Gott ihn freigesetzt als ein wertvolles Gefäß. И знаете, фараон сказал. Und wisst ihr, der Pharao sagte. Вот людям, да, вот Иосиф. Also sagte zu den Menschen, da ist Josef. Его слушайте. Also hört auf ihn. И когда люди смотрели на Иосифа, они всегда знали, кто стоит за ним. Und als die Menschen Josef ansahen, dann wussten sie, wer hinter ihm steht. Ты и я являемся наместниками Христа на земле. Also du und ich sind die Nachfolger Jesus hier auf der Erde. Ты наместник, Vertreter. Du bist Vertreter. Наместник Христа на земле. Also, du bist der Vertreter von Jesus Christus. Не забывай, кто стоит за тобою. Und deswegen vergesse nicht, wer hinter dir steht. Okay. Почему Иосиф смог преодолеть все эти трудности? Also, wieso hat Josef geschafft, all diese Schwierigkeiten durchzumachen? Потому что у него было правильное отношение ко всем этим вещам. Weil er die richtige Haltung hatte zu all diesen Dingen. Потому что он ставил интересы Бога, святость выше своих интересов. Weil er die Interessen Gottes, seine Heiligkeit höher gestellt hat als seine Interessen. Бог приготовил тебе несравненно лучшую судьбу. Gott hat dir unvergleichlich besseres Schicksal vorbereitet, als du je die gedacht hast. И мы читаем Иеремия 29:11. Und wir lesen aus Jeremia 29:11. О, я люблю это место. Oh, ich liebe diese Bibelstelle. Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Denn nur ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Бог мечтает о тебе. Gott träumt über dich. У него есть намерения о тебе. Er hat gute Absichten für dich. Чтобы дать тебе будущность и надежду. Um dir diese Zukunft und diese Hoffnung zu geben. У нас есть еще немножко времени. Wir haben noch ein wenig Zeit. Хочу обратить ваше внимание на Иакова. Ich möchte noch kurz eure Aufmerksamkeit auf Isaac lenken. Иаков. Also Isaac. Jakob. Also Jakob. Mm-hmm. Okay. Okay. В Библии вообще много примеров, как Божье призвание исполняется в жизни человека. Also die Bibel ist voller Beispiele, wie Gott seine Berufung in den Leben der Menschen zustande kommt. И вот Иаков сын, брат Исава, хитростью крадет у него благословение первенца. Also der Jakob stiehlt praktisch seinem Bruder, dem Erstgeborenen, dem sein Erstgeborenenrecht und rennt von ihm weg. Und er bleibt auf einem Feld schlafen. Er legt sich schlafen und legt einen Stein unter seinem Kopf und schläft ein und träumt. Кто-то из вас спал на земле с камнем? Hat jemand von euch schon mal auf der Erde geschlafen und mit einem Stein unter dem Kopf? Вообще неудобно спать. Also überhaupt ist es sehr unbequem, so zu liegen. Aber der Jakob schläft ein und sieht einen Traum. Und er sieht eine Treppe in den Himmel, eine Leiter. Also wo die Engel rauf und runter stiegen. Давайте мы это прочитаем. Lass uns das mal vorlesen. Бытие 28, 12, 13. Das ist 1. Mose 28, 12 und 13. Und er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und дальше мы читаем, Бог дает Иакову обетование. Und weiter sehen, lesen wir, dass Gott dem Jakob eine Verheißung gibt. Знаете, вообще-то Яков совершил грех. Wisst ihr, Jakob hat eigentlich eine Sünde begangen. Он обманул, украл благословение у старшего брата. Also er hat seinen älteren Bruder belogen und hat ihm seinen erstgeborenen geborenen Recht gestohlen. Но его жажда благословения была настолько сильной, что Бог заметил его. Aber sein Durst und sein Hunger nach dem Segen war so groß, dass Gott ihn bemerkte. И вот Бог дает ему обетование. Und so gibt ihm Gott diese Verheißung. 15-16 Stil. Das sind in den Versen 15 und 16. Okay, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Jetzt, смотрите, интересный момент. Schaut hier, da ist ein sehr interessanter Moment. По-человечески было бы логично, also menschlich, logisch wäre, что ангелы сходят с небес, да, и потом поднимаются. Dass die Engel, runterkommen und dann wieder rauf auf der Leiter. Но здесь, по-моему, 12 стих, да? Aber in dem Vers 12, здесь написано, что вот лестница стоит на земле, и ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Und hier steht, dass die Leiter auf die Erde gestellt wurde und hier stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Вот здесь как-то вот не так. Also hier stimmt etwas nicht. Я задумалась. Und ich habe mir so Gedanken darüber gemacht. Я думаю, что Бог, Он всегда с нами. Weil ich denke, dass Gott immer mit uns ist. Ты живешь здесь на земле. Du lebst hier auf der Erde. И Бог с тобой здесь на земле. Und Gott ist mit dir hier auf der Erde. Вот в твоих ситуациях. Also in deinen Situationen. И когда ты молишься. Und wenn du betest, тогда вот, образно говоря, ангел берет твою нужду. Dann bildlich vorgestellt nimmt der Engel deine Not, dein Anliegen. Восходит с ней на небо и приносит тебе Божий also ответ. Also er steigt auf in den Himmel und bringt eine Lösung nach unten. Mm-hmm. И вот Яков просыпается. Und so wacht Jakob auf. И вдруг понял. Бог был здесь все это время. Und plötzlich begreift er, Gott war die ganze Zeit hier. Бог не появился лишь тогда, когда Яков проснулся. Gott ist nicht nur dann aufgetaucht, als Jakob aufgewacht war. Бог был там, и он просто ждал, пока Яков проснется. Sondern Gott war dort, bloß er hat gewartet, bis Jakob aufwachte. И знаете, нам не нужно молиться, Бог, приди, коснись меня. Weißt du, wir müssen nicht beten, Gott, komme und berühre mich. Нам нужно молиться, Боже, дай мне увидеть и услышать тебя. Wir sollten so beten, Gott, lass mich dich sehen und dich hören. Потому что Бог уже сейчас здесь. Denn Gott ist bereits schon на земле, hier, с тобой, Erde, mit dir, рядом. Der ist neben dir. И вот как ситуация там, с Иосифом, с Иаковом. Und wie damals diese Situation mit Josef und mit Jakob. С Фирью. Und mit Esther. Бог предвидел все эти ситуации. Gott hat vorausgesehen all diese Situationen. Он также твои ситуации предвидит, и у него уже есть ответ на твою ситуацию. Und genauso sieht er auch deine Situationen voraus. Знаете, und hat bereits eine Lösung dafür. Бог знал, что будет голод, и поставил Иосифа. Wisst ihr, Gott hat gewusst, dass es eine Hungerszeit da kommt, und er hat Josef dahingestellt. Бог знал, что евреи подвергнутся геноциду, и поставил Исфир царицей. Also Gott hat gewusst, dass die Juden ausgemerzt werden sollen, deswegen hat er die Esther dahingestellt. Бог знал, что Яков смирится, и он сделал его родоначальником 12 колен Израилевых. Und Gott wusste, dass Jakob sich demütigen wird und er hat ihn denn als Stammvater von 12 Stämmen von Israel gemacht. Бог готовит заранее тебя. Gott bereitet auch dich im Voraus. Вы знаете, когда вы приходите на богослужение, also wisst ihr, wenn ihr zum Gottesdienst kommt, ну неужели вы думаете, что вот, вот я пришел и вот все только началось? Denkt ihr denn so, wenn ich jetzt komme und alles fängt jetzt an? Вот вы пришли, пол одиннадцатого, служение начинается. Also so kommt ihr um halb elf, der Gottesdienst fängt an. О, теперь можно начинать. Oh, jetzt kann ich beginnen. Нет, это далеко не так. Nein, das ist bei weitem nicht so. Mm-hmm. Вот как минимум с четверга. Also mindestens schon am Donnerstag начинается подготовка к воскресному богослужению. Fängt die Vorbereitung zum Sonntagsgottesdienst. Проповедь подготавливается. Die Predigt wird vorbereitet. Группа прославления репетирует. A Lobpreisgruppe trainiert. Техники там что-то настраивают там. Die Techniker versuchen dort was einzustellen. Молитва идет. Es folgt dem Gebet. Вы пришли, уже все готово. Ihr seid gekommen und es ist alles schon fertig, vorbereitet. Церковь. Die Gemeinde, это не потому, что у нас с вами там вывеска висит Госпельцентрум Альфа и Омега, nur, да? Weil draußen ein Schild hängt, wo steht Госпельцентрум Альфа и Омега. Церковь. Eine Gemeinde, это когда ты наполнен Святым Духом приходишь сюда, wenn du erfüllt mit dem Heiligen Geist hierher kommst, где уже Господь ожидает тебя, wo der Herr schon auf dich wartet. Церковь, это мы с вами. Gemeinde sind wir zusammen. И у нас происходит обмен. Und wir haben einen Austausch с ним, mit ihm, и друг с другом. Und miteinander. Мы делимся своим благословением друг с другом. Wir teilen unser Segen miteinander. И получаем от него силу. Und bekommen von ihm die Kraft. Получаем от него Слово. Wir bekommen von ihm das Wort. Господь уже все приготовил. Der hat bereits alles schon vorbereitet. И вот Яков пробудился. Und so wachte der Jakob auf. На этом месте Господь, а я не знал. Auf diesem Ort ist der Herr und ich wusste es nicht. Странно, да, что он увидел Бога только тогда, когда заснул. Also seltsam, dass er Gott erst dann gesehen hat, als er eingeschlafen ist. Mm-hmm. Проснулся и понял, Бог-то здесь был. Und ist aufgewacht und sagte, ja, Gott ist hier, hat es verstanden. Вот там в 17 стихе написано, что он очень испугался. Und in dem Vers 17 steht, dass er sich sehr verängstigt hat. Знаете, вот мы иногда думаем, что страх это что-то не от Бога. Wisst ihr, manchmal denken wir, dass die Angst etwas nicht von Gott ist. Страх это что-то Furcht. Плохое и негативное. Also Furcht ist etwas Schlechtes und etwas Negatives. Я открою вам секрет. Ich will euch ein Geheimnis öffnen. Я ужасная трусиха. Also ich bin eine furchtbare Angsthase. Я ужасная трусиха. Also ich bin ein furchtbarer Angsthase. И я с самого раннего детства всегда боролась со своими страхами. Und von früherer Kindheit habe ich immer mit meinen Ängsten gekämpft. Поэтому я хорошо знаю, что такое страх. Deswegen weiß ich ganz genau, was Furcht und Angst bedeutet. Но я размышляла об этом. Aber ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Вот здесь написано. Hier steht ja geschrieben, in Давайте Vers 17. Прочитаем, мне кажется, очень важно. Lass uns das mal auch vorlesen, also Vers 17. Кому-то нужно сегодня это услышать. Ich denke, das muss jemand heute hören. 17. Стих. Also 1. Mose 28, 17. Как страшно сие место! Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend gebietend ist diese Stelle. Hier ist nichts anders als das Haus Gottes, und dies ist die Pforte des Himmels. Страх открывает дверь либо для веры, либо для поражения. Also die Furcht eröffnet die Türen entweder für для веры, entweder für den Glauben oder für die Niederlage. Mm-hmm. Ну, как бы с поражением все ясно, да? Also mit Niederlage ist alles klar. Ой, боюсь закрыть все двери, все окна закрыты. Oh, ich habe Angst, ich mache alle Türen um mich zu. Okay. Но Aber, если человек преодолевает страх, aber wenn der Mensch diese Angst überwindet, то открываются новые возможности. Dann eröffnen sich ihm neue Möglichkeiten. Я говорю вам это на своем примере. Also ich sage es, weil ich das selbst erlebt habe. Когда человек преодолевает страх, also wenn der Mensch seine Angst überwindet, тогда открываются ворота для благословения. Dann öffnen sich die Tore für das Segen für sein Leben. От твоего решения очень многое зависит. Also von deiner Entscheidung hängt sehr, sehr viel ab. Да, Бог уже все решил, все приготовил. Ja, Gott hat schon alles entschieden, hat schon alles vorbereitet. Но именно от твоего решения зависит, как повернутся события. Aber genau von deiner Entscheidung hängt alles ab, wie das Ganze sich wendet. Конечно, Бог всегда найдет возможность исполнить свой план. Natürlich wird Gott immer eine Möglichkeit finden, um seinen Plan zu verwirklichen. Если ты откажешься, он найдет другого. Also wenn du das ablehnst und das nicht willst, dann wird er einen anderen finden. Но тогда ты останешься вне его славы, а это большая потеря. Und dann bleibst du außerhalb von seiner Herrlichkeit und das ist ein sehr, sehr großer Verlust. Поэтому если ты сосредоточен на проблеме. Deswegen, wenn du dich auf dein Problem konzentriert hast, тогда ты не видишь того, что Бог приготовил для ее решения. Dann wirst du das nicht sehen, was er für dieses Problem als Lösung vorbereitet hat. Нам нужно больше веры. Wir brauchen mehr Glauben. Нам нужно больше доверия Богу. Wir brauchen mehr Vertrauen an Gott. Нам иногда кажется, что мы более могущественны, чем Бог. Manchmal denken wir sind viel mächtiger als Gott. Как будто у нас есть более мудрое решение для какой-то проблемы, чем у Бога. Als ob wir eine größere Weisheit haben und bessere Entscheidung haben als Gott für das Problem. Я говорю о серьезных проблемах, серьезных обстоятельствах. Also ich rede über die ernsthaften Probleme, über ernsthafte Umstände. Но Господь хочет, чтобы мы просто научились включать свою веру. Aber der Herr wünscht sich, dass wir einfach lernen, unser Glauben einzuschalten. Чтобы мы научились отдавать ему вот эти заботы. Dass wir lernen, ihm diese Sorgen abzugeben. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt sich für euch. Знаете, когда Бог что-то говорит, Wisst ihr, wenn Gott etwas sagt, и он действительно это имеет в виду, dann meint er das tatsächlich auch so. Его слово, ни одно его слово не остается без силы. Also kein einziges Wort von ihm bleibt außer Kraft. Божьи обетования, Gott seine Verheißungen, они будут работать в твоей жизни. Die werden in deinem Leben weiterarbeiten und funktionieren. Пусть Господь наполнит тебя своим духом. Der Herr soll dich mit deinem Heiligen Geist füllen. Чтобы у тебя был высокий дух. Damit du einen hohen Geist hast. Чтобы у тебя было освященное сердце. Damit du ein erleuchtetes, geheiligtes Herz hast. Чтобы Бог мог совершить что-то через тебя. Damit der Herr etwas durch dich vollbringen kann. И через это ты смог действительно ощутить себя счастливым, полезным, нужным. Damit du dadurch dich nützlich, glücklich und ja, fühlen kannst. Вот для успешного результата все необходимо твое решение. Also für erfolgreiche Resultate ist wichtig deine Entscheidung. Твое решение. Deine Entscheidung. Твое послушание. Deine Gehorsamkeit. Доверие Господу. Und dein Vertrauen an Gott. И желание учиться. Und Wunsch zu lernen. Все в твоих руках. Alles liegt in deinen Händen. Все в твоих руках. Alles ist in deinen Händen. Пусть Бог все совершит для этого. Der Herr hat alles dafür schon getan. И пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, смыслом каждый день. Und dein Leben soll mit Freude und mit Sinn jeden Tag erfüllt.